So, wir haben Montag, den 15. Mai 2006 und ich denke, es gibt wieder was zu sagen. Letztes Wochenende ist was super Geiles passiert, nämlich Guido Westerwelle von der FDP hat Deutschland zum Aufstand aufgerufen und ich bin unbedingt der Meinung, dass wir uns überlegen sollten, ob wir diesem Aufruf nicht eventuell Folge leisten, anstatt ihn einfach wieder im Raum verschallen zu lassen. Das ist genau das, wovon ich die ganze Zeit rede. Das ist genau das, was ich möchte, dass es den Menschen mal endlich klar wird. Wir müssen mal aufstehen. Dieser ganze Blödsinn, den wir hier mitmachen, mit unseren Schulden und mit unseren kleinen Problemchen, die wir alle haben, das könnten wir uns alles wirklich schenken. Es ist unmöglich. Ich finde es untragbar, dass irgendjemand Macht über irgendjemand anderen besitzen darf. Das ist das Problem an unseren Gesellschaften, an diesen Gesellschaften in dieser Welt. Alle sind irgendwie hierarchisch. Und in jeder Hierarchie steht irgendwer oben. Und alle anderen, die unten drunter stehen, versuchen ihr ganzes Leben nichts weiter, als irgendwie möglichst weit nach oben zu kommen. Das Problem ist, wenn irgendjemand führt, dann müssen die anderen immer alle folgen. So, und das Ganze kann man sich wirklich irgendwann mal schenken. Niemand auf diesem Planeten ist irgendeinen Furz mehr wert als irgendjemand anders. Wir sind alle gleich viel wert und wir sollten allmählich wirklich mal anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, ob es nicht wirklich sinnvoll ist, einfach mal miteinander zu kommunizieren und zu leben, statt ständig gegeneinander. Wir können uns unsere ganzen Machtkämpfchen einfach mal sparen. Es bringt nichts, sich die ganze Zeit die Köpfe einzuschlagen. Die Zeit kann man einfach wesentlich besser nutzen, indem man, wenn ein Problem besteht, sich zusammensetzt und zusammenguckt, wie man nach Möglichkeit eine möglichst gute Lösung findet, die auf jeden Fall erstmal alle Beteiligten zufriedenstellt. Und das ist möglich. Das ist von daher möglich, weil ich selber die Möglichkeit habe, zu sagen, okay, ich muss ja nicht unbedingt all das kriegen, was ich will. Aber ich kriege immer noch genug. Wir müssen dieses beschissene Geld mal abschaffen. Das ist das Schlimmste, was wir uns überhaupt jemals haben, was wir erfinden konnten. Jeder könnte alles haben. Die Menschheit hat sich eine Technologie erfunden. Wir haben so viele Sachen. Wir können auf so viel zurückgreifen. Wir haben wirklich alle Möglichkeiten, dieses Paradies zu genießen. Und dieses Paradies, dieser Planet, das ist unser Paradies, unseres von uns Menschen und nicht von irgendwelchen Politikern oder irgendwem. Und ich rede jetzt nicht gegen die Politiker als Menschen. Ich rede gegen die Politiker in ihrer Daseinsform, in ihrem Beruf, in dem, was sie tun. Und damit die ganze Zeit einfach nur unterstützen, dass dieser ganze Scheiß weitergeht und sie selber auch nur Marionetten sind, die es irgendwie geschafft haben, sich nach oben zu treten und die anderen, die da drunter bleiben. Mal ganz im Ernst, welcher Politiker sagt denn, ich will kein Geld? Mir hat man in der Schule erzählt, dass die Politiker so hohe Diäten bekommen, damit sie nicht mehr bestechlich sind. Ja, wo ist denn da... Also ich glaube... Soll ich mich damit jetzt irgendwie zufrieden geben? Kannst du dich irgendwie damit zufrieden geben? Kannst du dich damit zufrieden geben, dass du den Geld in den Arsch bläst, dafür arbeiten gehst, dass hier alles nur immer weiter kaputt gemacht wird? Dieser ganze Planet wird kaputt gemacht, unsere blöden Kriege machen alles kaputt, unsere Habgier macht alles kaputt und es geht einfach, es ist diese ganze Habgier-Scheiße, das ist alles nur deswegen da, weil andere Leute was haben und uns suggerieren wollen, du bist schlechter, weil du es nicht hast. Jeden Tag gucken wir uns Werbung an und gucken uns an, was wir alles haben müssen. Ja, wundert's dann irgendwen, wenn wir einfach auch alle möglichen Dinge haben wollen und dann aber nicht genug Geld dafür da ist, um sie zu kaufen und wir uns dann alle verschulden? Wir handeln in deren Interesse, aber nicht mehr lange. Das geht vorbei. Wenn wir das Geld jetzt nicht abschaffen, wird es sowieso nicht mehr lange dauern, bis es keins mehr gibt. Das Geld sammelt sich immer mehr auf die Reichen und irgendwann gibt es immer weniger Reiche, die immer mehr Geld haben. Irgendwann gibt es noch 2% Reiche. Und dann stehen 98% der Weltbevölkerung daneben und sagen so, was wollt ihr jetzt damit machen? Spätestens dann müssen wir sowieso lernen, ohne Geld auszukommen. Und es ist absolut kein Problem, ohne Geld auszukommen. Vor allen Dingen, wenn wir es nicht mehr benutzen. Ich möchte Deutschland genauso aufrufen wie Guido Westerwelle. Steht auf! Und nicht nur Deutschland, ich will die ganze Menschheit aufrufen. Wir können das schaffen, in 2 Wochen einen Weltfrieden zu haben. Wir müssen nur diese Sache durchziehen. Sprecht mit den Leuten darüber. Ich rede, seitdem ich das im Fernsehen gesehen habe, über nichts anderes mehr, als dass Deutschland zum Aufstehen aufgerufen worden ist. Das ist die beste Aufforderung, die dieses Land überhaupt hier bekommen hat. Und wir kriegen es von einem Politiker. Ich liebe diesen Mann. Der ist gut. Der hat was Gutes gesagt. Und wichtig ist, gut ist es wirklich nur dann nur, wenn wir was draus machen. Wenn es jetzt einfach wieder so, ja, in 3 Wochen redet da keiner mehr drüber. Ja, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn mal nie was passiert. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir uns irgendwann diesen ganzen Planeten hier um die Ohren hauen. In der Bibel steht geschrieben, dass diese Erde unser Paradies ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da steht sogar geschrieben, wie dieser Planet aussieht. Das ist ganz eindeutig dieser Planet. Wasser, Berge, wie viele gibt es da noch von in unserem Sonnensystem? Diese Erde ist unser Planet. Adam und Eva, Sinnbild für den Beginn der Menschheit, haben einen Fehler begangen. Sie haben den Apfel vom Baum gepflückt. Wofür steht denn dieser Apfel? Dieser Apfel steht dafür, tu niemals irgendwas, was Schaden anrichtet. Und diesen Apfel, den hat irgendwann jemand gepflückt. Nehmen wir Eva. So steht's in der Bibel. Steht aber auch nur sinnbildlich für irgendjemanden. Das hat uns aus dem Garten Eden befördert. Wo ist denn das Paradies? Das Paradies ist genau da, wo wir sind, wenn wir nichts mehr, wenn wir kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen. Nur das ist das Paradies, wenn man kein schlechtes Gewissen haben braucht und einfach sein Leben leben kann und mit sich im Reinen ist, dann ist man im Paradies. Egal wo, auf diesem Planeten, aber zu Lebzeiten und nicht erst nach dem Tod, wie euch die Kirchen das suggerieren wollen. In der Bibel steht was ganz anderes. In der Bibel steht ganz klipp und klar, dass dieser Planet unser Paradies ist. Hört auf, negativ zu handeln. Hört auf, Unmut zu verbreiten. Hört auf, unfreundlich zu denken, zu tun, zu machen, zu sprechen. Sprecht einfach freundlich. Und das liegt an dir. Du selber kannst dir aussuchen, wie du reagierst. Mach niemand anderen für dein Glück oder für dein Pech oder dein Glück verantwortlich. Du selber musst das aussuchen. Das kann niemand anders. Niemand kann entscheiden, wie du glücklich bist, das kannst du nur selber. In der Bibel stehen noch mehr Sachen, ganz wichtige Sachen. Aber die Kirchen verblenden euch. Sie versuchen uns alle zu verblenden. Der wohl verblendetste ist offensichtlich der Papst. Der tut mir am meisten leid. Der ist die größte Marionette dieser Sache. Der ist gottgleich, bitte, was? Gottgleich? Irgendein japanischer Tenno? Gottgleich? Was bedeutet das für die Menschen? In der Bibel steht vor allen Dingen eins geschrieben. Wir alle zusammen sind Gott. Der Zusammenschluss aller sämtlicher Seelen ist Gott. Die bedingungslose Liebe. Wir alle zusammen, alle unsere Seelen zusammen. In unseren Körpern oder aus unseren Körpern raus. Nach dem Tod oder davor oder in irgendeinem anderen Leben. Wir alle sind Gott und jede Kirche ist ausschließlich dazu da, um von Gott abzulenken. Mal ganz im Ernst, die Christen glauben, und nicht nur die Christen, genauso die Moslems und ich weiß nicht, wie viele andere Leute noch, nach dem Tod in einen Himmel oder eine Hölle zu kommen. Ja, mich wundert's irgendwie nicht, dass sich niemand das wirklich richtig vorstellen kann, weil es das so nicht gibt. Genauso ist Gott kein Mann mit langem weißem Bart. Deswegen sollen wir uns kein Bild von Gott machen. Das steht auch in der Bibel, weil wir es so offensichtlich erstmal begreifen müssen. Ich kenne Priester, die reden jeden Tag mit Gott. Aber wenn man sie fragt, ob sie auch Antworten kriegen, da kriegt man Wischiwaschi-Antworten. Ich kann jeden Tag mit Gott kommunizieren, einfach weil ich mich freundlich mit dem Rest meiner Umwelt beschäftige. Wir haben einen sechsten Sinn. Diesen Sinn kann man trainieren. Der ist dazu da. Dieser Bauchsinn ist dazu da, um mit allen in Einklang leben zu können. Das Herz schreit immer, wenn es Interesse bekommt. Das kann uns die dümmste Bedrohung bringen. Dabei, wir sind nicht mehr in der Lage, unsere eigenen Signale richtig zu deuten. Und dann wundern wir uns, wenn wir unglücklich sind. Steht auf, bitte, steht auf. Hört euch an, was ich zu sagen habe, macht euch Gedanken darüber. Ich habe mit so vielen Leuten darüber gesprochen. Und niemand, kein einziger, hat mir irgendwie widersprechen können. Und es hat bereits begonnen. Wir müssen nicht erst anfangen. Du bist nicht der Erste, wenn du es tust. Wir sind bereits viele. Ich habe in meinem Umfeld schon so viele Leute, die es genauso handhaben wie ich oder zumindest es versuchen und auf dem Weg dahin sind und sich ein Beispiel daran nehmen. Ich bin immer glücklich und nicht, weil ich mir das einrede, sondern weil ich die Technik beherrsche, weil ich mich einfach nicht unglücklich machen lasse. Das habe ich lange genug getan. Das hat mich irgendwann mal in die Klapse gebracht. Es ist vorbei. Hört auf mit diesem Scheiß. Es bringt uns nicht weiter, uns die Köpfe einzuschlagen. Wenn ein Problem da ist, dann tun wir am besten uns alle zusammen, die dies betrifft, und gucken, dass wir die Informationen zusammenbekommen, die wir brauchen, um für dieses Problem eine Lösung zu kriegen. Ist das nicht viel produktiver? Vor allen Dingen kann man sich nach 5 Minuten wieder hinsetzen und in Ruhe ein Bierchen trinken. Das ist doch viel besser, als sich rumzuprügeln oder Kriege zu führen. Und niemand hat es nötig, über irgendjemanden Macht auszuüben. Vor allen Dingen hat er nicht das Recht dazu. Niemand ist mehr wert als irgendjemand anders. Wir sind alle gleich. Nicht nur vorm Gesetz. Das hat schon einen Sinn, dass wir alle gleich sind. Dass man das sagt. Das ist nämlich so. Und niemand ist mehr wert. Und ich will keinem Politiker und keinem Reichen irgendetwas persönlich. Ich lade euch einfach ein, mit uns zu kommen. Werdet Menschen. Lasst uns dieses Paradies zurückerobern, bevor wir es kaputt machen. Das kann doch nicht angehen. Wir nennen uns die Krönung der Schöpfung und sollen nicht in der Lage sein, so eine simple Sache zu verstehen. Das kann nicht mein Ernst sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du nicht in der Lage bist, das zu verstehen, was ich jetzt gerade sage. Tu was. Sorg dafür, dass dein Umfeld sauber ist. Das ist ganz einfach. Du brauchst nichts weiter zu machen. Handle freundlich. Was immer du denkst, denk es einfach in freundlichen Worten. Du wirst merken, dass es dir direkt selber viel besser geht, dass die Situation nicht so aus der Hand rollt. Es ist einfach besser und du weißt das. Denke freundlich, sprich freundlich, handle freundlich. Und auch und vor allem dir selber gegenüber, denn du kannst nur wirklich auch Frieden ausstrahlen, wenn du selber friedlich bist. Und das ist ansteckend. Die Leute, wenn du den Leuten den Wind aus den Segeln nimmst, dann werden sie automatisch folgen. Wenn irgendjemand dich anschreit, dann konzentrier dich auf das, was er sagt und nicht, wie er es sagt. Hör du einfach selber hin, weil du weißt, wenn ich jetzt zurückschreie, dann eskaliert das Ganze nur und es bringt uns nicht weiter. Du hast die Möglichkeit, selber zu entscheiden, zu sagen, ich interessiere mich jetzt gar nicht dafür, wie er es sagt oder wie mir was gesagt wird, sondern ich muss einfach nur wissen, was gesagt wird. Und dann kann ich selber noch ganz in Ruhe sagen, so, und was ist noch? Sag mal bitte alles, was du für Probleme hast. Kotz dich mal richtig aus und schrei mich ruhig an. Es ist kein Problem. ich höre dir zu. Und dann gucken wir, dass wir da eine Lösung finden. Gemeinsam, weil es betrifft uns beide. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, werden wir nie zusammen eine Lösung finden, wo wir beide am Ende gut dastehen. Wir brauchen keine Regierungen mehr. Wir brauchen kein Geld mehr. Wir brauchen diesen ganzen Scheiß nicht. Alle Leute gehen arbeiten wegen diesem beschissenen Geld. Es ist doch alles da. Es gibt für alles genügend Leute, die liebend gerne irgendwas machen. Wir haben so viele Maschinen produziert, dass die meisten von uns noch nicht mal mehr einen Job haben. Arbeitslosigkeit, bla bla bla. Es reicht. Hört auf damit. Hört auf. Stopp. Jetzt in diesem Moment. Lasst euch nicht mehr von anderen fertig machen. Ihr lasst euch fertig machen. Die anderen sagen nur irgendwas. Wie ihr es interpretiert, das ist wichtig. Und es ist eure Entscheidung, wie ihr was interpretiert. So viele Leute sagen mir, du kannst dir doch nicht immer alles schönreden. Und ich sag, doch, ich kann es und ich tue es. Warum soll ich mir denn was nicht schönreden, wenn ich in der Lage dazu bin? Wenn ich diese Situation sowieso durchleben muss, dann schaue ich, dass ich möglichst gut damit zurechtkomme. Das tut jeder. Also redet euch die Sachen schön, die ihr durchleben müsst und nicht ändern könnt. Und seid euch bewusst, dass ihr es schafft. Und habt nicht so viel Angst immer. Angst ist total bescheuert. Angst bezieht sich grundsätzlich immer auf was in der Zukunft liegt. Ihr wisst doch gar nicht, wovor ihr Angst haben sollt. Da kriegt jemand gesagt, der hat AIDS oder Krebs und hat noch 5 Jahre zu leben. Fortan ist sein ganzes Leben irgendwie für den Arsch. Die paar Glücklichen, die dann sagen, ja, da habe ich ja eh nichts mehr zu verlieren und dann richtig anfangen zu leben, die wissen, wo das Paradies ist. Die sind nämlich drin. Nichts hält uns davon ab, für uns selber zu sagen, ich mache das nicht mehr mit. Und mir braucht keiner zu kommen von wegen, ja, das ist ja alles gar nicht machbar. Ich weiß, dass es machbar ist. Und bevor irgendjemand sagt, dass es nicht machbar ist, soll er es bitte wenigstens mal versuchen. Und dann kann er mir immer noch sagen, dass es nicht machbar ist. Und für die Probleme, die dann auftauchen, finden wir definitiv gemeinsam eine Lösung. Es gibt keine Probleme, für die man keine Lösung finden kann. Probleme entstehen nämlich ausschließlich durch Interpretationen. Wenn ich eine Sache so interpretiere, dass ich kein Problem damit habe, dann es gibt keine Situation, mit der irgendjemand nicht fertig werden könnte. Und vorbei ist es wirklich immer erst, wenn die Lichter aus sind. Wenn du tot bist, dann ist es vorbei und dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Dann erst recht nicht mehr. Bis dahin, genieß dein Leben. Konzentrier dich aufs Jetzt, konzentrier dich auf das, mach das, was du tun möchtest. Wenn es dir schlecht geht, dann beschäftige dich mit was, was dir gut tut. Und wenn du es nur in deinem Kopf kannst, beschäftige dich notfalls mit einer Situation, die du jetzt gerade durchleben musst. Einfach so, dass es dir dabei gut geht. Das ist nicht verboten, das ist Technik. Das ist die Technik des Glücklichseins. Man muss einfach glücklich sein. Versucht nicht irgendwie glücklich zu werden, sondern seid es. Der Entschluss liegt in euren Köpfen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwie was sagen muss, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, noch weiter zu reden. Alles, was ich gerade gesagt habe, sollte möglichst durchgekaut werden, wenn irgendjemand Fragen hat, wenn irgendjemand was nicht verstanden hat, dann meldet euch einfach. Kommt auf bauchisworld.com, Nuera, und dann, da ist ein Forum, haben wir mittlerweile drin, tauscht euch aus, dafür ist das da, dafür habe ich das gemacht. Und es gibt, hey, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, es noch weiter zu machen, macht es, aber macht dieses Projekt bekannt und ich schwöre euch, je schneller es geht, wäre das nicht eine wunderschöne Sache, wenn wir zur WM schon so weit wären, dass wir diese Scheiße hinbekommen haben und ich sage dir, es ist machbar. Es liegt nämlich nur in unseren Köpfen. Und wenn sich jetzt keiner von den Politikern angeschissen fühlt, sondern versteht, dass ich auch in seinem Interesse spreche und dass er dann auch glücklicher sein kann, ich will niemandem was. Ich will noch nicht mal George Bush was. Zudem hatte ich im letzten Text schon was gesagt. Interpretiert die Sachen so, wie ihr da euch mit wohlfühlt. Bei allem, was ich sage, irgendjemandem, sage ich immer, wenn du ein Problem damit hast, was ich sage, dann hast du es nicht verstanden. Das verspreche ich dir. Also versuch bitte, das, was ich gesagt habe, so zu interpretieren, dass du es für dich nutzen kannst, dass es dir dabei gut geht. Dann hast du mich verstanden. Und dann wirst du sehen, was ich meine. Macht es, haut auf den Tisch, redet einfach mit den Leuten. Was der Herr Westerwelle angetreten hat, auf so einen Zug muss man aufspringen, sonst ist er weg. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Züge noch kommen. Es ist vorbei. Wir haben lange genug gebüßt. Lasst uns wieder ins Paradies zurückkehren. Alles, was wir dafür tun müssen, ist dafür sorgen, dass wir ein reines Gewissen haben. Mehr brauchen wir nicht. Jeder, der ein reines Gewissen hat, ist bereits im Paradies. Dieser Planet ist das Wunderschönste, was ich überhaupt je gesehen habe. Ich sitze jeden Tag vor irgendwelchen Doku-Filmen und gucke mir die Schönheit unseres Planeten an. Und wünsche mir so sehr auch mehr davon persönlich mal zu sehen. Was nicht geht, wenn man die ganze Zeit arbeiten muss. Wie schön wäre das, wenn wir nicht die ganze Zeit arbeiten müssten. Wir haben so viele Maschinen, lass die Arbeit erledigen. Und die paar Sachen, die sonst noch geregelt werden müssen. Hey, da werden sich Leute für liebend gerne zu bereit erklären. Und alles andere regelt zusammen. Wenn ich irgendwas haben möchte, ich habe es mittlerweile wirklich, ich reduziere meinen Geldaufwand bis auf ein Minimum. Und es wird immer weniger. Und ich tue immer mehr Arbeit für ohne Geld. Und kriege von den Leuten viel, viel mehr. Wenn ich bin Tätowierer, ich bin Künstler, ich tätowiere Leute. Und ich habe keine Lust mehr, es für Geld zu machen. Ich will einfach nicht für Geld machen. Für den einen oder anderen nehme ich was, damit ich irgendwie meine Rechnungen bezahlen kann. Aber ich möchte frei sein. Und ich habe doch, wenn ich den Leuten die Tattoos umsonst steche, und auch immer freundlich zu ihnen bin, dann weiß ich ganz genau, diese Leute haben auch ein Interesse daran, dass es mir gut geht. Ausnutzen lasse ich mich nicht. Das ist wieder was anderes. Das liegt wieder an mir. Wenn jemand versucht, mich auszunutzen, dann habe ich keine Lust mehr, dem was Gutes zu tun. Dann tue ich ihm aber auch nichts Schlechtes, sondern ich behandle ihn einfach neutral. Sage einfach dazu, im Moment kann ich mit dir leider nicht viel anfangen. Du tust mir nicht wirklich gut. Ich kann meine Zeit mit anderen Leuten irgendwie für mich sinnvoller verwenden. Das kann man sagen ohne einen Vorwurf oder sonst irgendwas. Macht was. Lass uns alle zusammen was machen. Lass uns anfangen. Es hat bereits angefangen. Keiner braucht zu meinen, er wäre der Erste. Es gibt mittlerweile genug Leute, die ganz genau wissen, wovon ich rede. Herr Westerwelle, ich danke Ihnen und ich hoffe inständig, dass wir was draus machen können. Es liegt an jedem Einzelnen. Jeder Einzelne für sich kann entscheiden. Es muss nicht immer erst irgendein großer Aufstand im Fernsehen kommen. Lasst uns diesen Aufstand machen. Lasst uns unsere Stimmen erheben und lasst uns sagen, nein, so geht's nicht weiter. Und dann kommen wir eventuell mal, ja, lasst uns alles tun, was wir wollen. Jeder Anarchie muss nicht Chaos bedeuten. Anarchie wird kein Chaos, wenn wir eine Grundregel beachten. Tu niemals was, womit du Schaden anrichtest. Sollte es irgendwie sein, dass man Schaden anrichtet, aber unabsichtlich, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Wir sollten eigentlich dankbar sein, dass immer noch Sachen passieren, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wo wir mit fertig werden müssen. Aber selbst wenn jemand stirbt, kann man damit fertig werden. Und wie schön ist das, wenn man auf einmal ein Umfeld um sich rum hat, das einen auffängt. Das sagt ja, okay, jetzt ist dein Mann gestorben, aber du bist nicht allein. Wenn heute der Mann von irgendeiner älteren Frau stirbt, dann ist die Frau allein hinterher. Und das muss sie nicht sein. Niemand ist allein. Frau, geh raus und sei freundlich zu den Leuten und dann werden die Leute freundlich zu dir sein und dann werden sich alle akzeptiert fühlen. Das ist das, was wir brauchen. Akzeptanz. Wir müssen, ja, der Mensch braucht Anerkennung. Das ist die Essenz unseres Lebens. Jeder Mensch braucht Anerkennung. Jeder Mensch genießt es, gelobt zu werden und findet es scheiße, getadelt zu werden. Jeder mag es, gelobt zu werden. Das brauchen wir, weil dadurch erst können wir uns überhaupt erst was wert fühlen. Ist doch logisch, wenn wir uns wertlos unserem Chef gegenüber fühlen. Wenn der uns die ganze Zeit vorhält, wie nutzlos wir sind und bla bla und dass man alles nur uns die ganze Zeit nur tadelt und nie lobt. Ja, aber mal im Ernst, was wäre denn der Chef ohne uns? Was wäre denn der Chef ohne Angestellte? Wäre kein Chef mehr. Oder? Und ich rufe euch auf, die untersten Schichten, ihr müsst aufstehen. Jede Gesellschaft ist hierarchisch aufgebaut. Und das müssen wir ändern. Es darf keine Gesellschaft geben, in der es eine Hierarchie gibt, in der irgendwo oben an der Spitze einer Pyramide jemand steht, der König ist, und unten die Leute, die unten stehen, müssen das Gewicht der gesamten Pyramide aufrechterhalten. Wenn die Untersten weggehen, bricht das Ganze in sich zusammen. Wenn ihr aufsteht, all ihr Leutchen unten, mit Anführungsstrichen, ihr Sozialhilfeempfänger, ihr Assis, wie auch immer man euch nennt, ihr steht auf. Lasst es sein, geht nicht mehr arbeiten, bleibt still, lasst uns Deutschland mal eine Woche Urlaub machen. Geht nicht mehr arbeiten. Was glaubt ihr, was passiert, wenn ihr mal eine Woche nicht arbeiten geht? Die ganzen Streiks, wo ihr im Fernsehen von seht. Das ist doch nur der Anfang. Lasst uns mitstreiken. Wir haben auch was zu sagen. Und wir haben zu sagen, es ist vorbei. Lasst uns auf die Straße gehen und feiern. Und wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist, dann machen wir Party. Wäre es nicht schön, wenn wir es bis zur Fußball-Weltmeisterschaft kriegen, einen Weltfrieden hinzukriegen? Und ich rede nicht davon, dass keiner mehr gegeneinander kämpft, sondern dass wirklich jeder friedlich und freundlich mit jedem anderen umgeht. Man kann das einfach versuchen. Und wenn es mehr Leute machen, wird es immer einfacher. Und je mehr man es macht, desto einfacher wird es wieder. Und wenn Weltmeisterschaft ist, dann lasst uns alle zusammenkommen und gebannt auf diese Spiele starren und gucken, wie alle Spaß haben. Und der Beste möge gewinnen. Und wenn es für uns Deutsche Holland ist, das ist ja grausam, ne? Aber wenn sie wirklich Weltmeister werden, dann haben sie es sich verdient. Hauptsache, alle haben Spaß gehabt. Und dann sind die Holländer eben Weltmeister. Dann freuen wir uns mit den Holländern. Das sind nette Leute. Ich kenne die Holländer. Die Holländer. Ich kenne viele Holländer. Und das sind alles nette Leute. Alle, die ich kenne. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt auf einmal was gegen Holland haben müsste, bloß weil die WM gewinnen. Bloß weil sie am verbittertsten gekämpft haben und Sport gemacht haben. Und bleibt aber bitte fair dabei. Habt Spaß, spielt nicht mehr für Geld Fußball. Ihr seid eh die Stars, ihr habt euer Ansehen. Lasst das euer Lohn sein. Ihr seid doch wer. Jeder ist wer. Es gibt nur Siegertypen auf diesem Planeten. Weil egal wie scheiße irgendeine Situation schon gewesen sein mag, durch die wir durch mussten, wir sind durchgekommen, wenn wir hier sitzen und diesen Text hören können. Jeder Mensch, der auf diesem Planeten im Moment lebt, hat keinen Grund, in irgendeiner Weise Zweifel an sich selber zu haben. Habt Selbstvertrauen, ihr habt bis jetzt alles geschafft. Jeder, der hier sitzt, ihr lebt noch. Und erst dann braucht ihr euch darum mal keine Sorgen mehr zu machen, wenn ihr nicht mehr lebt. Dann braucht ihr keine Sorgen mehr euch zu machen, ob ihr jetzt noch irgendwas schafft oder nicht. Ihr schafft alles, ihr müsst euch den Sachen aber stellen. Wir sind die Menschen, wir sind 6 Milliarden. Was? 6,5 Milliarden, vielleicht fast 7. Ich habe keine Ahnung, was der aktuelle Stand. Aber es kann doch nicht angehen, dass irgendjemand sich gegen uns stellen will. Wir sind eine 6,5 Milliarden starke Armee. Wer bitte will sich gegen uns stellen? Es ist vorbei. Zeit für neues Zeitalter. New Era. Macht was draus. Ich danke euch von Herzen fürs Zuhören. Und wenn irgendwas ist, meldet euch. Liebe Grüße, Bauchi.